etwas entschärft, natürlich ist es ja in Deutschland erschienen, zwei Kapitel sind weggefallen, beispielsweise eine über den Rassengeruch. Ich bin einmal in Harlem Bus gefahren. Die ganzen Fenster waren raus, entweder zerschlagen oder offen. Und trotzdem, ich wäre fast umgekippt. Ein Gestank, ein beispielloser Gestank. So, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und andererseits ist es so, wenn jetzt ein Japaner in einem Bus mit Weißen fahren muss, also bei Negern kippt er um, das überlebt er nicht, aber wenn er in einem Bus mit Weißen fährt, hat er dasselbe Gefühl, ein entsetzlicher Gestank. Das heißt, es gibt also rassische Unterschiede im Geruch, die auch als geradezu als abstoßend empfunden werden. Und wenn die jetzt nur nicht so Fläschchen, so Duftwässerchen und was es da so alles gibt hätten, dann würde das bereits zu einer großen Scheidung der Rassen führen, weil also man näher als auf einen Meter überhaupt nicht aneinander rankommen könnte. Und das reicht nicht, um Kinder zu zeugen. Das heißt also, das kann man natürlich heute überspielen mit allerlei Dingen, aber die Natur hat es eigentlich anders vorgesehen. Also dieser unterschiedliche Rassen, und das sagt Baker hier in seinem Buch ganz klar, in der englischen Ausgabe, in der deutschen Ausgabe darf das natürlich nicht drin sein. Aber da sind zwei Kapitel weggefallen, aber trotz der zwei fehlenden Kapitel ist das noch gut. Es gab vorher noch ein Buch von Kentner, Rassen aus Erbe und Umwelt, auch da schon so ein bisschen so, die Umwelt musste ein bisschen mit rein. Es ist auch allerlei Material drin, es ist auch nicht schlecht. Es gab natürlich dann von Rieger Rasse ein Problem auch für uns. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mit Rude gleichzeitig in den Index für jugendgefährdende Schriften gekommen bin, mit dieser Schrift. Ein paar habe ich noch mal mitgebracht, 10 Stück davon, so quasi die allerletzten. Aber die gehen nicht an Wiederverkäufer, das habe ich also auch schon gesagt. Buchhändler sind vom Kauf ausgeschlossen. Aber da habe ich das also mal dargelegt, was mir dann den Begriff Rassenrieger eingebracht hat von der Deutschen Wochenzeitung, wo ich mich ein bisschen befasst habe mit anthropologischem Schrifttum aus Amerika. Ich habe da also ganz bewusst nicht Günther und die anderen Sachen reingenommen, weil ich gesagt habe, das hat sowieso keinen Zweck, wird das Buch sofort verboten. Ist auch nicht verboten worden, kam ja nur auf den Index für jugendgefährdende Schriften, aber ich sehe, alle sind hier über 18, also man darf da ohne nun seine sittliche Reife zu gefährden reingucken. Gab es hier alles und dann gab es noch ein Buch, was besonders übel ist, Rassenbilder von Menschen. Und wir sind ja beim Rassismus und wenn ich jetzt vom Rassismus rede, dann meine ich, was Rassismus ist. Rassismus ist, wenn man Rassismus als negativ betrachten will, Rassismus ist etwas oder Rassenwahn, was man hier also in dieser Sache findet. Dieser Kattmann, der das geschrieben hat, ist im Übrigen unter christdemokratischer Herrschaft in Schleswig-Holstein im Schulministerium gegeben. Dieses Buch hier ist für die schleswig-holsteinischen Schulen angeschafft worden. Dazu gab es noch einen, das habe ich leider nicht bekommen, weil es schon vergriffen war. Mir hat ein Lehrer aber mal ein Bild geschickt. Ich habe das nur verkramt. Dieses Bild, das zeigte also nackten Neger auf einer nackten Schülerin liegend, also beim Geschlechtsakt, so groß ungefähr, und wurde also in den 70er Jahren in Schleswig-Holstein im Sexualkundeunterricht eingesetzt, um also Rassenvorurteile abzubauen. Also das muss man sich mal vorstellen. Da wird also geradezu Reklame gemacht im christdemokratischen, das alles für die immer hier von dem kleineren Übel reden. Ja, in den 70er Jahren. Kattmann ist inzwischen, glaube ich, in Oldenburg Professor geworden, dank dieser Schrift. Und in dieser Schrift finden sich also so schöne Dinge wie beispielsweise, Rassenmischung als christliche Pflicht. Mensch, das gibt so schöne Sachen. Das Antirassismusprogramm des ökonomischen Rates der Kirche, solche Dinge sind da drin, also auch viel christliche Sache. Aber jetzt von Kurt Marti, die Auferstehung. Die Indianer sind da vom Genozid auferstanden. Wir schämen uns, Weiße zu sein, denn die Farbe der Unschuld ist braun. Das ist sie zwar, aber in einem anderen Zusammenhang. Wir werden einander die Körper bemalen mit allen ökumenischen Farben. Die letzte Enzyklika macht Rassenvermischung zur christlichen Pflicht. So, das steht also hier drin, Rassenvermischung ist christliche Pflicht. Warum? Es schafft den Einheitsmenschen. Das muss man sich also mal vorstellen. Theologische Aspekte zur Rassenfrage. Er hat Theologie studiert, Biologie studiert. Also er kommt nicht aus der linken Ecke, dieser komische Vogel. Und dann hier bringt er natürlich solche Sachen, so Frauen mögen Farbe. Ne? So richtig schön, so eine nackte Negerin und dann so ein Weißen dazu und so. Das ist also natürlich alles vorbildlich. Wir wissen, die Zigarettenreklame war heute schon eine Rede. Der Remsmer in Arte de Sprössling hat da ja ganz groß Come Together und so, ne? Alle Rassen zusammen und all solche Geschichten. So, Es ist also ganz schlimm, Rassenmischung als christliche Pflicht. Er ist natürlich, schreibt dann nun, wie man am besten so den Rassengedanken bekämpfen kann, dass es natürlich alles unsinnig ist, dass aber leider viele Menschen immer noch von diesen Rassen besessen sind und da Unterschiede annehmen und man müsse das also auf jeden Fall dann also abbauen. Wirklich ganz, ganz schlimm, Rassenmischung als christliche Pflicht und das als Schulbuch. Oder für Schüler nicht, aber für die Lehrer, für die Lehrerbibliothek in jeder schleswig-holsteinischen Schule. Das also so zur Rassenbetrachtungsgedanke. Also wenn Rassen überhaupt nur erwähnt werden, dann nur in dem Zusammenhang, dass sie sich zu mischen haben, nicht zu erhalten haben. Wobei er dann ja eigentlich mal als Christ sich überlegen müsste, danach hat Gott ja die verschiedenen Rassen und Arten geschaffen. Und dann ist es nicht Aufgabe des Menschen, sie zu vermischen. Denn dann hätte er ja schon eine einheitliche Mischrasse auf der ganzen Welt schaffen können. Ja, also ich sage mal, dass die Burenkirchen in Südafrika haben diese Konsequenz bis vor 10 Jahren auch gehabt und haben gesagt, die Rassenmischung ist ja auch im Alten Testament vorgesehen. Apartheid, was für die Juden da galt, das gilt also heute für uns als Volk Gottes. Denn wir sind ja die Nachfolger der Juden, wie die Engländer sich ja auch als Nachfolger der Juden fühlen, als Volk Gottes. Und dann müssen wir auch diese Anti-Rassenmischungsgesetze übernehmen. Und da ist also aus der Bibel begründet worden, aber nur aus dem Alten Testament, aus dem Neuen kann man das nicht, dass man sich also nicht rassisch verbinden sollte. Aber das ist Rassismus. Wenn ich sage, die Farbe der Unschuld ist braun, wenn ich sage, Rassenmischung ist christliche Pflicht. Das heißt, jeder derjenigen, der sich für die Erhaltung der eigenen Rasse einsetzt, der ist als solcher Rassist, der ist ein schlimmer Mensch, ein böser Mensch. Und in der Verbotsverfügung für diese Veranstaltung hier stand das ja drin. Ich habe irgendwo zitiert, UNESCO-Wissenschaftler, die haben dargelegt, dass es in 120 Jahren den nordischen Menschen nicht mehr geben wird. Das kann man hochberechnen anhand der Rassenmischungszahlen und so und der Tatsache, dass es 5 Milliarden Menschen auf der Erde gibt und davon eben nur so und so viele hier in der nordischen Rasse angehören und die haben einen Vermischungsgrad in der und der Höhe. Dann kann man das ausrechnen, in 120 Jahren ist Schluss. Irgendwo in Finnland wird dann da also der letzte nordische Mensch sein und der kann dann im Zoo ausgestellt werden, so als ausgestorbene Rasse oder sowas, kann man ein Schild dran machen. Vielleicht legt man davon ein paar Gene noch für eine Genbank an, damit also so diese Zoomies da oder was, oder diese Raumschiff Enterprise-Leute, die vielleicht irgendwann da mal Experimente mitmachen können. Also das ist die Tatsache. Und wenn ich mich für die Erhaltung der Blauwale einsetze oder irgendeiner Krötenart, die in irgendeinem Sumpf da also vom Aussterben steht, dann ist das verdienstvoll und gemeinnützig. Wenn ich mich aber einsetze für die Erhaltung meiner eigenen Art, dann ist das erstens Rassismus, zweitens gegen das Grundgesetz, auch das habe ich schriftlich. Drittens ist es nicht gemeinnützig, das hat mir ein Finanzgericht bescheinigt. Und viertens ist es also so, dass also solche Leute am besten überhaupt nirgendwo reden dürften, wenn die also irgendwo ihre Meinung kundtun, dass man das eigene erhalten soll. Ich sage ja nicht, dass ich die Neger umbringen soll. Sage ich ja gar nicht. Ich sage nur, ich möchte meine Eigenart erhalten. So wie der Reger das Recht hat, sich zu erhalten und der Jude das Recht hat, sich zu erhalten und der Indio das Recht hat, sich zu erhalten. Genauso haben wir das Recht, uns zu erhalten und für unsere Erhaltung zu kämpfen. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Da denke ich gar nicht dran, mir von irgendjemandem sagen zu lassen, das darfst du nicht. Du musst aufgehen. Du musst Vermischung sein. Es provoziert unsere europäischen Nachbarn, wenn man sich also hier für die Eigenart einsetzt. Solchen Quatsch und Blödsinn habe ich also in gerichtlichen Entscheidungen zu diesen Sachen. Gemeinnützig ist ein Verein, ein Ausländerverein, der sagt, wir werden dem germanischen Menschen seine Seele rauben. Das ist gemeinnützig. Er ist als gemeinnützig anerkannt. Der wird vom Staat unterstützt, kriegt Bußgelder, wenn Sie als Verkehrshunder zu schnell gefahren sind und zahlen also an die Bußgeldkasse so und so viel, zahlen Sie damit auch an diesen Verein Gelder. Der sagt, der germanische Mensch wird in Deutschland keinen Frieden kriegen. So, der sitzt irgendwo in Köln, der Verein. Das ist gemeinnützig anerkannt. Das ist in diesem Staat gemeinnützig. Wenn Sie aber sagen, wir möchten eigentlich, dass es so ein paar nordische Menschen auch in 100 und in 200 und in 300 Jahren noch gibt in diesem Land und nicht nur diese ganze Mischpoke aus dem Mittelmeerraum, ja, und Afrika und Asien, dann ist es so, dass das nicht gemeinnützig ist. Im Gegenteil, dann gehören Sie eigentlich verboten. Dann können Sie noch froh sein, wenn Ihre Zeitung und Ihr Verein nicht dicht gemacht wird und nicht verboten wird. Aber das Mindeste ist aber, dass man eine Versammlung verbietet. Mit der Begründung ist schon in Hetendorf die Versammlung geboten worden. Mit der Begründung ist, dass der Heideheim jetzt in Hetendorf verboten worden. Also, und mit der Begründung hat man hier also auch diese Veranstaltung verboten. Revisionismus war so einer der Gründe, obwohl hier also ja nun Frage 6 Millionen, Stichwort, gar keine Rolle spielte, war auch gar nicht auf dem Programm. Aber das Zweite war